Minicast, der kleine Podcast zum Mitnehmen. Hallo, nachdem sich die nächste Ausgabe Minicast immer noch etwas verzögert, gibt es hier erstmal ein Minicast-Spezial. Der Chaos Communication Congress, der Kongress des Chaos Computer Club, fand vom 27. bis zum 30.12. zum 29. Mal statt. Diesmal nicht in Berlin, sondern in Hamburg. Ich habe verschiedenen Leuten den Rekorder unter die Nase gehalten und habe ein bisschen Feedback gesammelt. Ich stehe hier mit Jakob vom Todescast und was ist dein erster Eindruck so zum ersten Tag Kongress? Es ist mein erster Kongress und habe mir gedacht, jetzt wo der in Hamburg ist, kannst du es auf keinen Fall versäumen, dahin zu gehen. Ich bin erstmal geflasht, wie groß das ist und habe eine ganze Weile gebraucht, mich erstmal zurechtzufinden. Ich bin erstmal so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend gerannt. Das war mein persönliches Glück, dass mein erster Vortrag gleich im Saal 1 war. Ich finde es ja echt geil und fast zu eng getaktet. So. Also man rennt von Vortrag zu Vortrag, weil alles spannendes Zeug ist und dazwischen irgendwas zu besuchen. Da muss man sich schon gut disziplinieren. Ja, dann bleibst du bis zum letzten Tag, also machst du noch alles mit, hast einen riesen Plan? Also ich habe zumindest das 4-Tage-Ticket. Das Ticket für die 4 Tage habe ich auf jeden Fall. Und möchte mir halt solange die Kräfte halten, Zeug ansehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann der Müdigkeit dann doch ein bisschen erliege. Wir hatten uns hier ja schon jetzt um kurz nach 5 mit Koffein wach. Bin bisher noch keinen vernünftigen Kaffee gefunden. Der Kaffee unten in der Aula schmeckt auf jeden Fall total scheiße. Ja, also ich will mir auf jeden Fall so viel angucken, wie ich kann, weil das echt viel, viel spannendes Zeug hier gibt. Na, jetzt, wo der Kongress in der Stadt ist, heißt es ja auch, man muss nicht allzu weit fahren, um von und nach und so weiter. Ja, ich wohne ja mit dem Rad keine Viertelstunde von hier, also das ist hochkomfortabel. Tun mir die Berliner schon ein bisschen leid, die das wahrscheinlich aus ihrer Stadt nochmal so gewöhnt sind und die jetzt irgendwie durch die City gurken müssen, wahrscheinlich Taxis bezahlen und so. Naja, aber also ich finde es schon ganz geil, mal kurz vor die Tür zu gehen und mit dem Gedanken, ach, ich könnte jetzt auch mal kurz nach Hause die Klamotten wechseln, sich zu tragen. So, ich stehe hier mit Galef. Was ist dein Eindruck so zum ersten Tag? Ich bin das erste Mal hier. Mein Eindruck hier ist, dass es ein sehr angenehmes, bunt gemischtes Völkchen ist. Ich habe bis jetzt 4 Talks heute gesehen, die ich sehr unterschiedlich gut fand, mit entsprechend unterschiedlich gut präsentierten Themen. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt, aber ich werde auf jeden Fall einiges dabei mitnehmen und sei es nur so eins bei der inspirierenden Worte der Eingangszeremonie. Ich sitze hier mit Claudia und Ralf und was ist euer Eindruck so zum ersten Tag? Also, ich bin etwas krank angereist, deswegen konnte ich inhaltlich noch nicht ganz so viel aufnehmen, wie ich das gerne gewollt hätte. Aber mein erster Eindruck ist, es ist auch tatsächlich unser erstes CCC-Event und auch der erste Kongress, den wir mitmachen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, dass es eine unglaublich entspannte Stimmung ist. Schon beim Schlangenstehen gab es keine Pulk, sondern es gab irgendwie sich selbst organisierende Schlangen, was ich sehr sympathisch fand. Und das setzt sich dann sehr stark fort innen drin und der Kongress hat seine eigenen Regeln. Die muss man erst kennenlernen und die Regeln sind ungefähr so vielfältig wie die Teilnehmer des Kongresses und auch so vielzählig. Und damit bin ich noch etwas beschäftigt, mich da reinzufuchsen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich über alles, wie es bisher gelaufen ist. Was ist dein Eindruck? Ich mag das, wie die Leute hier das Gebäude umfunktionieren zu ihren Bedürfnissen. Also es wird ja der Hackerkultur auch immer nachgesagt, dass sie eigentlich immer nicht das Vorgegebene hinnehmen, sondern es immer anpassen auf ihre Bedürfnisse. Und das mal auf etwas so unfassbar Dröges und durchkommerzialisiertes wie ein klassisches Kongresszentrum anzuwenden, hat viel Charme. Also es wäre einfacher, wenn das jetzt irgendwie in einer Lagerhalle wäre oder selbst in einem Schloss oder sowas. Aber halt wirklich so eine Ikone der Effizienz und der Industrialisierung hier so zu deformieren und zu transformieren, das finde ich sehr, sehr angenehm, was hier mit dem Raum einfach passiert. Ja, so alleine schon draußen mit dem Schild. Genau, ja, eigentlich heißt es CCH und dann wurde das H halt überklebt und ein C dazu gebaut. Und ja, also es ist auch relativ viel Attention to Detail hier, mit Ausnahme der Beamer. Ja, vielen Dank. Der Beamer. Nein, der Beamer? Achso, du wolltest mal sagen. Ja, inhaltlich noch, also dann doch noch was nachgeschoben. Was ich nämlich auch sehr erfreulich finde, ist die Ernsthaftigkeit der Themen, die gefahren wird. Es ist unheimlich viel zu politischer Agenda und zu Netzaktivismus. Und das finde ich extrem schön, wie ernsthaft, aber trotzdem anschaulich die Sachen rübergebracht werden, und finde das gerade so vorbildlich. Und es herrscht hier deutlich weniger SEO-Kultur als zum Beispiel auf der Republika, was ich nur dann im Kern noch begrüßen kann. Also einfach auch viel Berichterstattung. Also, zur Antiterror-Datei, zu EU-Plänen, zum Datenschutz. Also es sind halt einfach auf den neuesten Stand gebracht und kann man sich alles sehr gut anhören. Ich würde halt einfach nur sagen, ich sitze hier mit Nora, und was ist dein Eindruck zum ersten Tag? Ich fand's echt faszinierend. Ich glaube, in gewisser Weise irgendwie erfüllte schon die Erwartungen, die man als, sagen wir mal, Nicht-Hacker hat, also so vom Publikum her. Aber ich finde es total cool. Also es macht einen wahnsinnig entspannten Eindruck. Mir schon so ein bisschen von dem Spielzeug angeguckt, was es gibt. Finde ich echt faszinierend. Und zwei Vorträge habe ich mir angehört und war echt interessant. Also hauptsächlich zum Thema Datenschutz. Und ich glaube schon, dass Leute, die halt Ahnung von der Technik haben, sich doch nochmal auf einer ganz anderen Ebene Gedanken machen als der Normalverbraucher. Ist dein erster Kongress? Ja. Kommst du wieder? Ich bin ja jetzt beruflich hier, auch als Journalistin, aber ja, klar, also wenn es sich nächstes Jahr ergibt, sehr gerne. Ich stehe jetzt mit Christoph, und was ist dein Eindruck bisher zum Kongress? Ich bin gerade reingekommen hier und habe es noch keine 10 Meter weit geschafft und habe schon eine gute Stunde jetzt hier mit unglaublich interessanten Leuten Zeit verbracht. Also ich bin noch nicht sehr weit gekommen, ich habe noch fast nichts gesehen, aber es hat sich jetzt schon gelohnt, herzukommen. Kurzes Feedback, was meinst du so zum Kongress bisher, Alexander? Ich finde den Kongress ganz spannend. Ich war noch nie auf so einem Kongress dieser Größe mit so einer Infrastruktur und finde, hier sind extrem viele nette Leute, viele nette Gespräche. Das wird nicht der letzte Chaos Communication Kongress gewesen sein, auf dem ich war. Inwieweit gefällt dir dieser Kongress besser als die bisher? Ja, naja, ich meine, es ist ganz offensichtlich, dass der Wechsel nach Hamburg die großen Probleme des Kongresses gelöst hat, die in den letzten Jahren wie so ein Damoklesschwert über dem ganzen Event hingen. Und das ist natürlich das Beste und Tollste daran. So, ich meine, wie jetzt die Vorträge und so bewertet werden, abschließend kann ich nicht sagen, habe jetzt nicht so viele besucht, aber ich stelle fest, dass hier alle extrem froh sind an dem Ort und dass vor allem so ein Key-Merkmal des Kongresses, nämlich diese total freie, laufende Kommunikation, das, was einfach sehr Schaden genommen hat unter dieser Enge. Und natürlich auch das Problem der mangelnden Inklusion, dass Leute einfach kein Ticket bekommen haben, das ist halt jetzt weg. Und das merkt man irgendwie sofort, wie das den Leuten hier einfach wieder durch die Glieder fährt, dass jetzt alles prima ist. So alleine schon wie das, einen zweiten Raum zu einem Workshop hinzufügen. Genau, so. Oh, nehmen wir jetzt den anderen oder machen wir hier eine Wand auf und so weiter. Da war überhaupt nicht dran zu denken, dass überhaupt Raum ist für Workshops. Also das ist fantastisch. Dann frage ich einfach mal Padlun, wie ist der Kongress bisher für dich? Ich finde ihn einen sehr entspannten Kongress. Am Anfang sogar zu entspannt, aber es hat ja angefangen, dass die Leute lernen, auch in diesem Haus kann man so ein bisschen raummäßig übergriffig werden. Es wird chaotischer und spannender und lustiger. Also die Vorsicht geht so zurück, und das wird jetzt ja immer schöner. Und ich denke, nächstes Jahr wird es dann alles getoppt. Dann sind wir hier schon, es ist ja schon Tradition, das hier zu machen. Also dir gefällt's? Mir gefällt es sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss einfach sagen, Dank an die ganzen Leute, die hier Orga gemacht haben, die mit aufgebaut haben, die sich hier richtig die Kante gegeben haben, auch auf viele Monate hin und ehrenamtlich das alles gemacht haben. Ich muss nur sagen, einfach Zucker, und ich bin froh, einen Teil dazu beitragen zu können. Alexa, also was ist dein Eindruck vom Kongress bisher? Mein Eindruck ist eigentlich nur ein sehr geringer Einblick, leider, weil ich bisher nur mit super tollen, netten Leuten essen war. Aber das war ziemlich witzig jetzt gerade. Eine geile Aktion irgendwie, dass ich hier noch ein paar Leute kennengelernt habe. Ich hatte das Glück, bevor alles losging, einmal so reinzuschnuppern ganz kurz. Und es ist echt eine absolut geile Atmosphäre, muss ich sagen. Irgendwie, das ist eine super Sache. Es ist irgendwie, obwohl ich ihn jetzt nicht ganz mitmache, mein erster Kongress. Ich muss sagen, es ist echt schon sehr beeindruckend, was da abgeht. Ich könnte jetzt Holger einfach mal die Frage stellen, was er so vom Kongress bisher hält. Es ist mein erster Kongress. Bei den letzten beiden, zu denen ich wollte in Berlin, habe ich leider keine Karte bekommen. Es gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen finde ich es sehr schön, dass irgendwie so das ganze Internet jetzt gerade in Hamburg versammelt ist. Also man doch wirklich viele Leute kennt, die man entweder durch regen Austausch bei Twitter schon kennt oder wenigstens mal durch Retweets in die Timeline gespült bekommen hat und wiedererkennt und wenigstens dann so direkt mit denen austauschen kann. Und die Vorträge dieses Jahr finde ich jetzt okay. Ich finde jetzt die Vorträge, die ich aus den letzten Jahren in der Aufzeichnung gesehen habe, fand ich ein bisschen besser. Und ich habe da mehr gefunden, was mich interessiert hat. Aber dieses ganze Rahmenprogramm, die Workshops und so, das ist halt sehr schön. Und ich finde, es hat sich gelohnt dafür. Also ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich mit anderen Kongressen, aber ist sehr schön. Also Pesco, was ist dein Eindruck vom Kongress bisher? Oh, die Räume sind viel besser als vorher. Die Location ist fantastisch, ich habe Spaß, ja. Ja, ich habe noch keinen einzigen Vortrag gehört, aber das ist auch nicht der Plan gewesen. Insofern... Erfolgreicher Kongress. Ja, erfolgreicher Kongress. Chris, wie ist deine Experience hier so mit dem Kongress? Ja, ist ja mein erster Tag heute, der letzte Tag für alle anderen und der erste Tag für mich. Und es war sehr interessant. Ich habe viel schöne blinkende Hardware gesehen. Und Nerds mit Notebooks, auch Nerdmädchen. Also Spaß gehabt. Ja, natürlich. Fadrian und Lukas, wie war der Kongress für euch? Ja, mal wieder großartig. Ich fand vor allem schön, dass wir eine neue Location haben, in der wirklich mal alle reinpassen und man echt entspannter war, weil es nicht so ein Gedrängel war und nicht so dieser Futterneid um die Sitzplätze war. Also ich fand es sehr viel entspannter und ist echt gut. Auf jeden Fall. Und man konnte auch ziemlich gut mit Leuten reden. Also es war auch nicht in den Gängen und so überfüllt. Also man hatte wirklich auch Sitzmöglichkeiten, wo man einfach mal entspannt reden konnte. Ich hatte mal überlegt, ob ich nicht einfach mal die anderen Facetten auch mitnehme. Vielleicht mal irgendwann einen Angel probiere oder irgendwie so, um mal auch irgendwie mich zu beteiligen. Mal schauen. Mir hat der Kongress sehr gut gefallen. Ich hatte viel Spaß und werde beim 30. sicher wieder dabei sein. Danke an alle, die da waren und vor allem danke an alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, falls ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, Anregungen, immer her damit. Entweder in die Comments oder an jan@minicast.de. Macht's gut und bis bald.